Wir hörten zwei Varianten des Bluegrass in Framats musikalisches Fundbüro. Ursprünglich aus Kentucky und Tennessee kommend, wo Bluegrass in den 30er Jahren sich entwickelt hatte. Zuerst Citygrass aus New York City, die Newgrass spielen und ihren Bluegrass mit unterschiedlichsten Musikstilen vermischten, hier zum Beispiel Klezmer, und danach The Busted Hearts aus Arizona mit Lisa's Joy, die recht traditionell daherkommen und wohl auch vom Vater des Bluegrass, Bill Monroe, akzeptiert worden wären. Bei Citygrass hätte es von Monroe mit Sicherheit den Daumen heruntergeben, da sich Bill Monroe selbst zur Geschmackspolizei des Bluegrass ernannt hatte und alles vom Schlagzeug über verstärkte Instrumente bis hin zur Vermischung anderer Stile mit Bluegrass ablehnte. Eine sehr engstirnige Einstellung, weil Bluegrass ja selbst ein Mix unterschiedlicher Stile war. Von den frühen Nullerjahren und dem Bluegrass gehen wir in die späten 70er Jahre. Sowohl die Fabulous Thunderbirds als auch George Thorogood and the Destroyers veröffentlichten damals ihre Debüt-LPs und meiner Meinung nach sind das auch nach wie vor ihre besten. Rich Woman, geschrieben von Dorothy Labostri, Mitverfasserin von Little Richard's Tutti Frutti in der Thunderbirds-Version von 1979. Danach spielen George Thorogood and the Destroyers einen alten Bo Diddley-Song. Ride on Josephine aus dem Jahr davor, 1978. She's real fine. I know my baby, she's mine, I'm mine. We'll be right back. Some of that'll really take away from here. Ride on, Josephine, baby, ride on. Ride on, Josephine, ride on. Ride on, Josephine, child, you got a running machine. Baby, baby, ride on, Josephine, baby, ride on. Well, now Josephine's engine said it started to run hot. She tried to trade it in down a used car lot. The man couldn't believe his natural eyes when she pulled it up into his drive. Ride on, Josephine, baby, ride on. Ride on, Josephine, baby, ride on. Ride on, Josephine, girl, you got a running machine. Baby, baby, ride on, Josephine, baby, ride on. Ende der 70er Jahre waren Rhythm and Blues und der 50er Jahre Rock'n'Roll über 20 Jahre alt. Im Gegensatz dazu war der Swing in den 30er Jahren die aktuelle Pop- und Tanzmusik und außerdem noch innovativ. Das Tenorsaxophon rückte im Swing in den Vordergrund und konnte sich langfristig in allen darauf folgenden Stilen des Jazz etablieren. In den nächsten Aufnahmen präsentiere ich die fünf wichtigsten Vertreter dieses Instruments in der Swingzeit. Zuerst hören wir das Count Basie Orchester von 1938, Doggin' Around, das erste Solo von heute fast vergessenen Herschel Evans, danach das zweite Solo von Lester Young, der Mann, der immer noch bekannt ist. Zwei Jahre nach dieser Aufnahme entstand Cottontail mit Ben Webster am Saxophon, der hier Teil von Duke Ellingtons Band war. Thank you. 1937 war der Limehouse Blues auch schon ein 14 Jahre alter Schlager aus England. Er wurde aber zu einem Jazz-Standard. Wir hören nun nicht Chuck Berry, den Rock'n'Roll-Gitarristen aus den 50er Jahren, sondern Shoe Berry am Tenorsaxophon, damals ein wichtiger Musiker und vor allem Solist, heute nur noch eingefleischten Swing-Fans bekannt. Das liegt wohl an seinem frühen Tod mit 30 Jahren. Shoe Berry kam beim Verkehrsunfall ums Leben. Den Abschluss zum Thema das Tenorsax im Swing bildet der Vater des Tenorsaxophons sozusagen, Coleman Hawkins mit Body and Soul von 1939, das er nach längerem Aufenthalt in Europa in den USA aufnahm. Thank you. Kommt zweimal früher Reggae aus den späten 60ern. Zuerst Desmond Dekker and the Aces mit nicht nur seinem, sondern überhaupt einem der bekanntesten Reggae-Aufnahmen aller Zeiten. Israelites, viele, die das Lied vom Hören kennen, wissen nicht einmal, dass das Reggae ist. Es folgen die Melodians, deren bekanntestes Lied war Rivers of Babylon, ein Lied, das meist mit Bonnie M. und Disco in Verbindung gebracht wird. Ich habe aber mal ein anderes Lied der Melodians ausgesucht, I Will Get Along Without You aus dem Jahre 1967. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. change my mind. Cause I won't take you back. You gotta tell them one more time. Von den späten 60ern geht es zum Anfang des Jahrzehnts 1962-63. Wir hören die Donays, eine weibliche Gesangsgruppe aus den USA, die nur wenige Singles aufnahm. Einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichte sie dennoch, vor allem bei musikhistorisch interessierten Beatles-Fans, denn die Beatles coverten diesen relativ obskuren Song auf ihrer zweiten LP With the Beatles. Sänger war George Harrison, der sich wohl in erster Linie mal wegen der Leadgitarre auf der Originalaufnahme für dieses Lied interessiert hatte. Die Dreierrunde beginnen die Donays. Danach hören wir zwei Lieder von With the Beatles, die Lennon-McCartney-Komposition It Won't Be Long und Devil in Her Heart. Listen. She's got the devil in her heart. No, no, this I can't believe. She's gonna tear your heart apart. No, no, nay, will she deceive. I can't believe that she'll ever, ever go. Now when she hurts me and says she loves me so, folgen zwei Ausnahmegitarristen, zuerst Roy Buchanan mit einem Ausnahmebassisten, nämlich Stanley Clark, Adventures of Brer Rabbit and Char Baby aus dem Jahre 1977, gefolgt von Stevie Ray Vaughan, dessen Bruder hatten wir ja heute schon auf der Aufnahme der Fabulous Thunderbirds als Gitarristen hören dürfen. Lenny mit Double Trouble aus dem Jahre 1983. Thank you. dass Steve Ray Vaughan ein großer Bewunderer von Jimi Hendrix war und sich natürlich auch von seiner Musik beeinflussen ließ. Das ist ja kein Geheimnis und es macht nicht nur deshalb Sinn, sondern auch einfach Sinn, weil Jimi Hendrix gute Musik gespielt hat, ein Lied von ihm für diese Sendung auszuwählen, The Wind Cries Mary von 1967, eine Single, in der Jimi Hendrix Experience mal bewies, vor allem den damaligen Kritikern, dass sie nicht nur eine Hau-drauf-Band sind, die durch Lautstärke glänzt, sondern dass sie auch Balladen sehr überzeugend spielen können. Wir hören, wie gesagt, The Wind Cries Mary. Ich sage auf Wiedersehen. Ich bin Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red and the wind whispers clearly. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. This will be the last.